Punks und Smog und Le Bob. Die Ballade des Lebens. Die Ballade des Lebens. Tja. Kennst du das Gefühl, wenn du ganz alleine bist, mit dir ganz alleine sitzt, mit dir ganz alleine sprichst, aha? Ja, ich merke es schon, ich seh's an deinem Blick. Ja, du kennst es leider nicht, so verzweifelst jämmerlich, yo. Denn du kennst mich nicht, weißt nicht, wie ich denke, Kid. Fühl mich abgesortet, wirke für euch zu Gespensteris. Was in mir drin abgeht, kann man leider nicht verstehen. Kann man nicht nachvollziehen, will man lieber nicht erleben. Denn ich hab Ängste, bin geplagt von der Sucht. Niederschläge, Depressionen, alles Mittel für die Flucht. Alles Mittel ohne Schutz, muss mich diesen Kampf ergeben. Auf einer Reise in im Tunnel kann das Ende nicht mehr sehen, yo. Die Diagnose wie ein Stich in meinem Herz, verliert die Liebe so wie Ziele kombiniert, reiner Schmerz, huh? Doch man sagt, es geht auch weiter, wenn der Teufel in dir ist, ja, dann zieht man enge Scheiter. Die Ballade des Lebens, du darfst nicht aufgeben, musst nach vorne streben und einen Weg gehen, oh. Wenn du fällst, dann steh auf, oh. Und den Tränen in Kauf. Die Ballade des Lebens, du darfst nicht aufgeben, musst nach vorne streben und einen Weg gehen, oh. Wenn du fällst, dann steh auf, oh. Und nimm Tränen in Kauf. Kopf aus, Tunnelblick, Beat an, Dschungeltrip. Ich verhindere deine gute Atmung, so wie Lungenriss. Wie ein Hundebiss, rippe ich das Hundekind. Versuch's krass zu spitten, doch es klingt ungeschickt. Ein Leben hier im Regen, bringe Segen für die Szene. Und ich quäle meine Seele, spür im Schädel diese Leere. Spüre wieder keine Nähe, aber eine trockene Kehle. Für euch bin ich Abschaum, kein Respekt und Ehre. Wo sind die Werte und wo ist die Toleranz? Doch es geht nur noch im Pimmel, ob die Olle ficken kann. Hast du eine dicke Gun? Tickst du Drogen? Hast du Cash? Alles Oberflächlichkeit, nichts, was mich wirklich flasht. Du nennst mich Bruder, doch du kennst nicht mal meinen Namen. Ey, du bist so wie ein Luder, erst nur blasen, dann bezahlen. Ey, mach's wie ich und dann feier diesen Beat. Die Idee wird zu einer Zeile und die Zeile zu einem Lied. Die Ballade des Lebens, du darfst nicht aufgeben, musst nach vorne streben und einen Weg gehen, oh. Wenn du fällst, dann steh auf, oh. Und den Tränen in Kauf. Die Ballade des Lebens, du darfst nicht aufgeben, musst nach vorne streben und einen Weg gehen, oh. Wenn du fällst, dann steh auf, oh. Und den Tränen in Kauf. Sei nicht depressiv, weil du nur Debris schießt, weil es auch positive Sachen in deinem Leben gibt. Eine Sinnkrise, doch du kommst da wieder raus. Deswegen nehme ich auch so viele von solchen Liedern aus. Schau nach vorn und lausche der Ballade, zeige weiter meine Stärke, auch wenn ich irgendwann versage. Und denk daran, Junge, du hast es versucht. Sei wachsam, sei fleißig, aufmerksam und gut. Die Ballade des Lebens, du darfst nicht aufgeben, musst nach vorne streben und einen Weg gehen, oh. Wenn du fällst, dann steh auf, oh. Und den Tränen in Kauf. Die Ballade des Lebens, du darfst nicht aufgeben, musst nach vorne streben und einen Weg gehen, oh. Wenn du fällst, dann steh auf, oh. Und den Tränen in Kauf.